Hallo und herzlich willkommen zu A, der Kurzform von Ach. Wie immer gibt es 10 Hinweise auf eine Person, die nicht mehr unter uns weilt. Die Hinweise sind interessant. Und so ist es auch die Person. Und nun geht's los. Mitraten natürlich erwünscht. Und ein letztes Mal für heute, beziehungsweise für diese Runden, ist die wunderbare Judith noch immer bei uns. Hallo. Ich musste gerade ein bisschen doppelt hingucken, weil meine Spur hier noch mit Jürgen beschriftet ist und sie sich plötzlich bewegt. Jürgen, Judith, Hauptsache Julian, oder? Ja, sehr, sehr gut. Hauptsache Italien. Ja, und in der anderen Spur spricht gerade Dominik, ich ändere das hier mal gleich wunderbar. Aber zu guter Letzt beglückt uns die Organisation, das ist so wichtig beim fantastisch, Podcast. Ne? Ja. Beglückt uns Judith nochmal mit 10 Hinweisen. Vielleicht sind es mehr, vielleicht sind es weniger, wer weiß. Und wenn wir Glück haben, kommt noch ein Toter dabei rum am Ende. Hui. Oh. Oder eine. Schauen wir mal. Hinweis Nummer 1. Ich wurde 1946 in Indien geboren. Das ist relativ generisch, deswegen würde ich gleich mit Hinweis 2 weitermachen, wenn ihr wollt. Na klar, ich bitte darum. Wegen meiner extrovertierten Art wurde ich schnell Markenbotschafterin meines Dienstherren. Markenbotschafterin? Okay, Hinweis Nummer 3. Bitte, bitte im Kopf. Na, das Erste, was mir jetzt in den Kopf kommt, ist halt Mutter Teresa. Aber ja, ist es aber nicht. Okay, sehr gut. Von der habe ich jetzt auch nicht so viele Bilder im Kopf. Ich habe gesucht, aber ich habe keins gefunden. Um Bilder geht's auch im nächsten Hinweis. Obwohl bei meiner spektakulärsten Aktion eine Menge Journalisten dabei waren, gibt es davon kein einziges Foto. Das heute viele kennen, ist eine Fotomontage. Das könnte total richtig sein oder falsch. Ist es Tuffy der Elefant? Philipp! Tut mir leid. Ich habe mir so Mühe gegeben. Mann! Wer ist Tuffy der Elefant? Tuffy der Elefant. Ich habe noch eine ganze Menge Hinweise. Bitte lies doch die nächsten noch vor. Es gibt heute Milchprodukte, die meinen Namen tragen. Dass ich eine Hafenrundfahrt in Duisburg machte und beim Stadtdirektor von Oberhausen war, erwartet man eher nicht von mir. Jetzt kommen wir zu der Sache, die Tuffy tatsächlich berühmt gemacht hat. Als ich am 21. Juli 1950 gemeinsam mit meinem Chef ein öffentliches Verkehrsmittel nutzte, musste dieser 5 Tickets kaufen, eines für sich und 4 für mich. Dass ich berühmt geworden bin, war eigentlich eher eine Panikaktion von mir. Es war mir einfach zu viel los und ich wollte nicht bis zur nächsten Station warten. Also stieg ich einfach so aus. Tuffy, der Elefant, muss man wissen, war Markenbotschafterin des Zirkus Althoff. Und weil sie als einer der wenigen Elefanten keine Angst vor Menschen oder belebten Orten hatte, hat Franz Althoff sie eben immer mitgenommen. Zum Beispiel eben zu einer Hafenrundfahrt oder zum Stadtdirektor von Oberhausen. Oder nach Altötting, wo sie einen Weihwasserbrunnen leer gesoffen hat. und so auch eben an diesem 21. Juli 1950, da waren die beiden in Wuppertal. Und was tut man, wenn man in Wuppertal ist? Man fährt Schwebebahn mit der fahren. Schwebebahn. Ja. Also ist der Elefant und der Zirkusdirektor mit insgesamt 5 Tickets und einem Haufen Journalisten in der Schwebebahn gefahren und das war halt super eng und fieses Gedränge und irgendwann hat die Schwebebahn gequietscht. Der Elefant hat daraufhin irgendwie die Ohren angelegt, ebenfalls angefangen rumzutrompeten. Das hat unter Unruhe bei den Journalisten geführt und dann kam halt eins zum anderen Und weil man Tuffy als kleinen Elefanten eben in Indien in eine Kiste gepackt und nach Europa verschifft hat, war ihm völlig klar, da wo es hell ist, geht's raus. Oh. Und ist dann eben ausgestiegen aus der fahrenden Schwebebahn. Zum Glück war unter ihr die Wupper. Und so plumpste der Elefant eben aus der Schwebebahn in die Wupper. Das wäre auch der nächste Hinweis. Zum Glück passierte mir nichts, obwohl der unter mir liegende Fluss an der Stelle nur ca. 50 cm tief ist. Das finde ich mein Chef verwunderlich, also dass da einfach so ein Elefant so weit fällt, die ja auch, wie ist es, ich glaube Elefanten können nicht hüpfen, ne? Unsicher? Ja, also ich glaube mal ja. Und auch mit dem Gewicht und so und der Statik und allem kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass die einfach besonders gut da drin sind, größere Stürze irgendwie abzufedern. Von daher, dass dem da nichts passiert ist, finde ich einfach so ungewöhnlich. Also ich und der hatte einfach nur zwei Ideen dazu. Tuffy hatte nur ein paar Schrammen im Hintern, weil sie hatte Glück, dass die Wupper an der Stelle einfach total schlammig war. Und achso, ich dachte jetzt, dass es vielleicht mit der größeren Fläche zu tun hat. Weil ich meine, wenn du einen Bauchplatscher machst, dann tauchst du ja auch nicht so tief ein. Also, dass du einfach mit viel Fläche aufs Wasser auftriffst und deshalb gar nicht so viel, gar nicht so tief ein. Das ist mein einer Gedanke. Aber mein anderer Gedanke ist, was zur Hölle ist das für eine geile Zeit, wo man einfach einen Elefanten in der Schwebebahn mitfahren lässt? So. Total. Ich als wäre es das Normalste von der Welt. Ich liebe das total. Ich wusste auch gar nicht, dass der von dem Zirkus da als Promonummer mitgeschickt worden ist. Ich wusste bloß, dass es so ein, ja klar, irgendwie hier die Schwebebahn, da steckt mir jetzt mal ein Elefant rein. Aber also ich kann euch sagen, was für eine geile Zeit. Anfang der 1990er Jahre kam es dann nochmal zu einer Zirkuswerbung in der Schwebebahn. Diesmal war aber ein Alligator Löwe beteiligt. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Ja, das ist ein Punkt. Er ist dann auch in die Wupper gefallen und lebt seitdem dort. Zusammen mit Tuffy. Nein. Also aber der nachdem ist dann eher so ein Kau-Snack benannt und kein weiches Toffee. Der Zirkusdirektor, der wollte tatsächlich dann so im Eifer des Gefechts hinterher hechten in die Wupper. Ich nehme mal an, ihm wäre das nicht so gut bekommen. Aber sein Sohn, der hat schon mitgekriegt und hat gesehen, dass Tuffy also nicht so viel passiert ist und hat ihn dann aufgehalten. Und die beiden, die mussten dann noch bis zur nächsten Haltestelle mitfahren und dann eben zurücklaufen, um nach Tuffy zu sehen. Und wenn Tuffy sich jetzt das Genick gebrochen hätte, dann hätte er ihn springen lassen? Ja, gut, das weiß ich. Frage, ja. Das schreibt er einfach nur eben der Sohn in seinen Memoiren. Aber so ganz ohne Folgen ist diese Aktion auch nicht geblieben. Für meinen Chef und den Menschen, der die Fahrt genehmigt hatte, wurde es später noch unangenehm. Ein Gericht verurteilte sie wegen fahrlässiger Transportgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 450 Mark. Tuffy selber und ihr Chef waren halt absolute Profis. Das sieht man auch daran, dass die beiden am selben Abend wieder gemeinsam in der Manege standen und da ihre Aktionen, ihre Kunststücke aufgeführt hatten. Aber wer hat sich denn verletzt? Leute an Bord? Als der Elefant dann ja, rumgerumpelt schon, also, hat? Oder? Da haben sich schon wohl ein paar Journalisten so ein bisschen verletzt. Okay. Ja. Ja, der Elefant kann ja nichts dafür, dass, also ich meine, wenn der da Angst kriegt oder so, ja, bin ich jetzt auch ehrlich gesagt überhaupt nicht verwunderlich. Du bist in so einer Box eingesperrt, unter dir ist kein Boden, alles ist mega eng und dann macht es noch gruselige Geräusche, also dass der da irgendwie irgendwann nicht mehr so friedfertig ist und Ruhe gibt, das finde ich ja total nachvollziehbar. Nö, klar. Aber fand ich halt einfach eine super schöne Geschichte. Ja, ich habe dir gerade auch, Jürgen, mal den Link geschickt auf dieses Bild. Also kenne ich tatsächlich überhaupt nicht, diese Geschichte. Ah ja. Ja, vor allem, also ich finde, es sieht halt auf dem Foto aus, als läuft da einfach so nach unten. Das ist aus heutiger Sicht sozusagen völlig gefotoshoppt, aber zum damaligen Zeitpunkt, als es rauskam, wahrscheinlich, ja. Vor allem auch noch, jetzt sehe ich erst links unten Tuffys Wuppersprung. Ja. So eine Postkarte. Und ich hätte es auch echt gedacht, dass das Tier, Wuppertal. dass das Tier im Verhältnis zur Bahn größer ist. Hätte ich jetzt erwartet irgendwie. Aber ja, es muss ja da auch irgendwie reinpassen, ne? Aber indische sind kleiner als afrikanische Elefanten, oder? Naja, ich dachte, da geht es nur immer nur um die Ohren. Sind die nicht von der Körpergröße her ähnlich? Haben die nicht nur unterschiedlich große Ohren? Die nächste Frage wäre natürlich auch, wie alt war Tufi, ne? Zu dem Zeitpunkt. Tufi ist 1946 geboren, also war sie zu dem Zeitpunkt 4 Jahre alt. Wie alt ist ein Elefant, wenn er ausgewachsen ist? Und wie schnell wachsen die denn? Ja, so ein Elefant, der hält schon eine Weile, oder? Naja, weil die sind ja auch zum Beispiel super lange schwanger, also zum Beispiel deutlich länger als Menschen. Und können sich super lange Sachen merken. Im Gegensatz zu Menschen. Und ja. Danke, Philipp. Ich rede von mir selber. Ja, fand ich aber echt eine schöne Geschichte. Philipp, woher wusstest du das schon wieder? So schnell. Ich habe mich echt bemüht. Tut mir leid. Ich hab halt mal Tiere recherchiert, bin dann eben auf Wojciech gekommen, den Bären. Und da habe ich halt auch schon Tufi irgendwie mich mal vor vielen Jahren angelesen. Tufi ist einfach toll. Also, ja, Tufi ist voll toll. Was für eine Geschichte. Deswegen wollte ich Tufi auch unbedingt nehmen, weil ich gesehen habe eben, dass ihr da das, oder gehört hatte auch, dass ihr das Donschaf Dolly. Stimmt. Ja, genau. Dolly hatten wir auch schon, du hast völlig recht. Ja. Folge 109 übrigens. Mhm. Ach, das ist ja, der Jürgen, der weiß halt jede Folge. Ich habe auch mal Elefanten recherchiert und dabei kam aber nur der eine raus, der mit Elektroschocks gegrillt wurde. Oh ja, das war wirklich sehr traurig. Der hatte auch einen Namen, den ich wieder vergessen habe, aber naja, man kann sich nicht alles merken. Ja, danke Judith. Immer noch, ja. Habe ich mir natürlich gemerkt, deinen Namen. Vielen Dank. Ach, Namen sind ja auch Schall und Rauch. Das muss man mir jetzt wirklich zugute halten. Ich wusste ihn von Anfang an. Ja, muss ich mir mal zugute halten. Ich wünsche euch was. Na dann. Sehr schön. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr auch mal Lust habt, uns was zu schicken. Bei mir ist jetzt der Ordner sehr, sehr dünn. Also Vorschläge habe ich gerade, glaube ich, keine mehr auf Halde. Von daher geht auf die Seite das-a.ch. Da findet ihr Kontakt zu, ja, dem Jürgen, dem Dominik und mir, dem Philipp, und schickt uns doch gerne euren Vorschlag mit den 10 Hinweisen. Dann bringen wir auch die Sache, wo ihr denkt, oh, das sollten die mal erraten. Und dann mühen wir uns da dran ab. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Und danke, dass du da warst, Judith. Ja, und wenn ihr irgendwann mal in der Schlange zur Schwebebahn steht und vor euch ein Elefant ist, vielleicht wollt ihr dann noch den einen oder anderen vorlassen und die nächste nehmen. Ich glaube auch. Es sei denn, der Elefant ist in Begleitung einer Maus. Oder eines, was war das andere? Ein Alligator? Ente? Ach so. Eine Ente. Ja. Oder einem rosa Hasen. Der gibt es ja auch noch. Das stimmt. Und in einer Folge gibt es noch ein Nilpferd und in zwei gibt es einen Igel. Sachen gibt's. Ja. Na dann. Sachen gibt's. Tschüss. Tschüss. Tschüss.